ab. Mark ins Bett, mein Schatz, jetzt musst du schlafen gehen und morgen früh aufstehen. Mark ins Bett, mein Schatz, Mark ins Bett, mein Schatz, da bleibst du jung und bleibst du schön. Gehen wir schlafen, gehen wir schlafen, denn es ist die allerhöchste Zeit. Gehen wir schlafen, gehen wir schlafen, denn der Schläf, der tut was für die Sittlichkeit. Jetzt musst du schlafen gehen und morgen früh aufstehen. Marsch ins Bett, mein Schatz, marsch ins Bett, mein Schatz, da bleibst du jung und bleibst du schön. Gehen wir schlafen, gehen wir schlafen, denn es ist die allerhöchste Zeit. Gehen wir schlafen, gehen wir schlafen, denn der Schläf, der tut was für die Sittlichkeit.